1 Live Infos. 2 Uhr. Ankara. Bei dem Putschversuch des Militärs in der Türkei hat es offenbar Tote gegeben. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, bei den Auseinandersetzungen seien mehrere Soldaten ums Leben gekommen. Die genauen Umstände sind unklar. Unter anderem ist von Gefechten auch in der Luft die Rede. Zuvor hatten die Streitkräfte erklärt, sie hätten die Macht im Land vollständig übernommen. Zugleich riefen sie das Kriegsrecht aus und verhängten eine landesweite Ausgangssperre. Diese wurde allerdings vielfach nicht befolgt. Zudem gibt es immer wieder Meldungen über einzelne Explosionen im Stadtgebiet von Istanbul. Nach Angaben unseres Korrespondenten bildeten sich vor Bankautomaten lange Schlangen. Zudem sei es zu ersten Hamsterkäufen gekommen. Aus Präsidialamtskreisen hieß es, Erdogan sei an einem sicheren Ort. In einem Telefoninterview des Senders CNN Türk machte Erdogan Anhänger des in den USA lebenden Predigers Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Berlin. Die Bundesregierung hat mit Blick auf den Putschversuch in der Türkei gefordert, demokratische Institutionen zu respektieren. Alles müsse getan werden, um Menschenleben zu schützen, heißt es in einer Erklärung von Regierungssprecher Seibert, die über Twitter verbreitet wurde. Auch die EU-Außenbeauftragte Mogherini appelliert an alle Beteiligten, demokratische Institutionen zu achten. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon betonte, die Vereinten Nationen verfolgten die Entwicklungen in der Türkei aufmerksam. Russland und die USA zeigten sich ebenfalls besorgt. Außenminister Lavrov sagte, blutige Zusammenstöße müssten vermieden werden. Sein Kollege Kerry betonte, er hoffe auf Stabilität, Frieden und Kontinuität in der Türkei. Auch die iranische Führung äußerte sich zutiefst beunruhigt über die Lage im Nachbarland. Medienberichten zufolge berief Präsident Rouhani eine Krisensitzung des Sicherheitsrats ein. Berlin. Das Auswärtige Amt hat allen Deutschen in der türkischen Hauptstadt Ankara und Istanbul zu äußerster Vorsicht geraten. Im Zweifel sollten Wohnungen und Hotels nicht verlassen werden, so eine Sprecherin. Touristen und Geschäftsreisenden wurde empfohlen, Kontakt mit ihrem Reiseveranstalter oder ihrer Fluglinie aufzunehmen. Die Lufthansa hat vorerst alle Flüge aus der Türkei und in das Land hinein abgesagt. Ein Konzernsprecher sagte, es würden zunächst alle Verbindungen bis 12 Uhr mittags gestrichen. Betroffen seien insgesamt 5 Routen, darunter auch nach Antalya, Bodrum und Izmir. Auch die Tochter Eurowings setzte alle Flüge zwischen Deutschland und der Türkei bis auf Weiteres aus. Der Reiseveranstalter TUI berief einen Krisenstab ein. Eine Sprecherin erklärte, Kunden, die in den kommenden Stunden in die Türkei fliegen wollten, könnten kostenlos stornieren. In den türkischen Ferienzentren ist die Lage nach Angaben von TUI ruhig. Reiseleiter vor Ort hätten sich entsprechend geäußert. Nizza. Nach dem Anschlag in der französischen Hafenstadt mit 84 Toten konzentrieren sich die Ermittler auf die Frage, ob der Täter allein handelte oder Kontakte zu einer Extremistengruppe hatte. Sowohl Ministerpräsident Valls als auch der zuständige Staatsanwalt sprachen von einem mutmaßlich islamistischen Hintergrund. Der Regierungschef verwandte den Begriff Terrorist. Der Anklagebehörde zufolge war der Attentäter den Geheimdiensten des Landes nicht bekannt. Ein Gericht habe den 31-Jährigen tunesischer Herkunft aber im März wegen Bedrohung, Gewalt und Diebstahls zu 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Wie der Vater des Attentäters mitteilte, war sein Sohn als Jugendlicher wegen psychischer Probleme in ärztlicher Behandlung. Den Angaben zufolge soll er nicht religiös gewesen sein. Bei dem gestrigen Anschlag auf der Strandpromenade in Nizza wurden mindestens 84 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Zum Sport. Der niederländische Radprofi Tom Dumoulin hat das lange Zeitfahren der diesjährigen Tour de France gewonnen. Dumoulin lag auf der mehr als 37 Kilometer langen Strecke vor Tour-Titelverteidiger Chris Froome. Dieser konnte mit Platz 2 die Führung im Gesamtklassement deutlich ausbauen. Der dreimalige Zeitfahrweltmeister Toni Martin wurde 9. Das Wetter. In der Nacht teils klar und trocken, gegen Morgen in Nordseenähe etwas Regen möglich. Tiefstwerte von 15 Grad auf Norderney, um 11 Grad in Düsseldorf bis 8 Grad in der Lüneburger Heide. Tagsüber viele Wolken und gelegentlich geringer Regen, maximal 18 Grad auf den nordfriesischen Inseln und 21 Grad in Münster. Das waren die Nachrichten. 1 live. Nacht. Was ihr wollt? Ist es das, was ihr liebt? Klatscht ihr brav im Takt? Ha? Seid ihr vergnügt? Ha? Lang lebe der Tod! Lang, lang lebe der Tod! Unser täglich Brot! Alles schon gesehen, alles schon gewohnt, alles schon erlebt! Unterhaltung! sonst pennt er noch rein. Darf nicht sein, nein, nein, nein. Oh, so gelacht, aber bloß auf Distanz. Fotos gemacht bei dem Monster so nah. So wunderbar, Spiel und Brot für die Massen. Yeah. Bist du auch so verliebt? Meine Lust will, dass es uns ewig gibt. Und so singt sie ein Lied und noch ein Lied, auf das es uns ewig geht. Oh. Lass die Hunde los, lass die Hunde los. Will sehen, wie die flehen, die sollen bluten los. Dafür haben wir gezahlt, wir haben guten Grund. Gutes Geld, verdammt, gib ihm die Kugelshow. Süße Drinks, Nüsse, Chips, prima Blick, Kinositz. Will sehen, wie's an die Linse spritzt. Werfen Rosen herab vom obersten Rang. Wir sind todesgespannt. Lang lebe der Tod. Lang, lang, lang, lang lebe der Tod. Unser täglich Brot. Lang lebe der Tod. Lang, lang, lang, lang lebe der Tod. Bist du auch so verliebt? Meine Lust will, dass es uns ewig gibt. Und so singt sie ein Lied und noch ein Lied, auf dass es uns ewig gibt. Bist du auch so vergnügt? Oh, wie schön heut das Leben zu uns lügt. Und wie mein Herz vor Liebe fast verblüht. Schau, wie der Frühling heute blüht. Eins live. don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say it, but my heart don't understand why I got you on my mind. Talking about a girl, about a girl with my name. Saying that I hurt you, but I still don't get it. It didn't love me, no, not really. Wait, I could have really liked you. I bet that's why I keep on thinking about you. It's a shame. You said I was good, so I poured it down. So I poured it down. And now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. And I know I shouldn't say, but my heart don't understand why I got you on my mind. Internationale Pressekonferenz zur App Pokémon Go. Der amerikanische Präsident Barack Obama tritt ans Rednerpult. Die Wahrheit ist, ihr alle habt bei Pokémon Go keine Chance gegen mich. Ich laufe nämlich nicht zu den Pokestops, ich setze Drohnen ein. Ich habe jetzt schon 1 Million Einheiten Sternenstaub. So sehen Sieger aus. Nun ergreift Nordkoreas Diktator Kim Jong-un das Wort. Euer geliebter Führer befiehlt euch, hört auf, mich mit Bällen zu bewerfen. Ich bin weder Radfratz noch Taubsi. Aua, wer war das? Wütend ruft nun der AfD-Politiker Bernd Braunland dazwischen. Die Merkel ist doch schuld, dass Millionen von Pikachus auf deutschen Straßen rumlungern. Wir fordern Aufnahmestopp statt Pokestopp. Genau! Die internationale Pressekonferenz zur App Pokémon Go. 1 live. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Wenn wir uns sehen, fällt mir das Fragen schwer. Du hast jetzt neue Leute, die dich besser kennen und nach dem Feiern bei dir pennen. Die dich besser kennen und nach dem Feiern bei dir pennen. Du kennst mich nur noch, wie ich früher war. Rote Augen, langes Haar. Wenn wir uns sehen, dann ist das immer nur eine Stunde. Um 11 willst du schon gehen und holst die letzte Runde. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Wenn wir uns sehen, das Fragen schwer. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Mir fällt das Fragen schwer. Ich hab dir nie verziehen, einfach wegzuziehen. Ich hab dich noch nicht mal angeschrien. Du kennst mich nur noch, wie ich früher war. Breites Grinsen, langes Haar. Und manchmal sehen wir uns bei Leuten, die wir beide kennen. Aber anstatt wegzurennen, schauen wir uns heimlich an. Weil man sich nicht mehr kennenlernen kann. Weil man sich nicht mehr kennenlernen kann. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Fragen schwer. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Mir fällt das Fragen schwer. Wohin ich geh, sag ich nicht mehr. Dir fällt bestimmt das Fragen schwer. Live. La la la la. Yo, what's the deal? Ain't nothing, Paul. We just sitting waiting and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. Just another day in the hood. Yo, yo, hey, yo, one night, New York City. Heard it going down. Friday night, midnight, Atlantic City. Slots machines, ding, ding, ding, ding, ding. When they ring off, lock the doors. That's when ghosts just beat those. Paisley robes, four bitches guarded me safely as we walked to the window. The cashier was scared, she asked for my info. The manager arrived with two guys, that's an insult. That's the cold, Mr. Coles. We talking about $5 million here. This ain't Play-Doh, though. And your horoscope red, you gon' slay those. We got Scribbles, Anthony Acid, rocking the show. Special guest star, Mark Bronson. First 500 bitches went crazy when he let they aunts in. And all he did was plug me in. I got the charge and got they bras and ran through they whole department. Below. I'm a bad mother, I'm way too cold. Let me tell you what they say when I'm cut up a rug. Don't make me have to cut up a thug. Now play something for me, DJ, cause it's nothing but love. Posted by the ladies who looking for something to rub. When we roll out, we roll on dubs. Rolling above the theater unit, we controlling the club. Mommy shaking the gas, they throwing it up. Like a BT commercial, I'm grabbing them up. When I bang big bullets, I buck up a chump. I love to get a bitch that's stuck up the hump. Act thug and my footy get stuck up your rump. Like boom, yeah, I heard. I bust and that's my word. So if you get out of line and your is mine, and I'ma run up in your house, put it in your mouth. I might be new to the game, what? But it's a damn shame what a brother about to do to the game. I got Mark Rum backing me up. I'm already on a song with Nate Dogg. That's why you wanna hate, dog? Here's a warning. When Mark bring the horns in, say the wrong thing and you won't see the morning. You won't get dealt with, man. Yo, Nate, man, let's ride on this. Come on. Life. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that. I put this reel out, but you wouldn't bite that. I type a text, but then I never mind that. I got these feelings, but you never mind that. No. Oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you did. Lie to me, lie with me, get your fix. Now all my drinks and all my feelings are all mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong, so every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. All alone I watch you watch her, like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her, she is the only thing you ever see. How is it you never noticed that you were slowly killing me? I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. For the whole night, let me show you who you are. Can I hold you for your whole life? Wanna be with you till your last light. Sprungturmanstreicher, liebe Kaktusrasiererinnen, heute ist der beste Tag der Welt. Heute startet auf Tele 5 die neue Staffel der schlechtesten Filme aller Zeiten. Ach übrigens, die Produktion von Saw 8 wurde gerade angekündigt. Weiß auch nicht, wo ich da jetzt den Zusammenhang sehe. Und das Game Ghostbusters erscheint für Xbox One und PS4. Die Zielgruppe sind alle über 40-Jährigen, die noch wissen, was Ghostbusters ist und eine aktuelle Konsole haben. Und genau die freuen sich jetzt. Alle beide. Mensch, am Sonntag hat die Angie Geburtstag. Was soll ich ihr bloß schenken? Irgendwas, das zu ihr passt. Sammelt sie vielleicht was? Ach ja, Krisen. Mal gucken, ob ich sowas bei Pinterest finde. Und was machst du am besten Tag der Welt? Ich schneide mir jetzt meine Skier an und stell mich an den Lift. Im Sommer sind die Schlangen nicht so lang. Der beste Tag der Welt, auch im Netz, 1live.de. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen out for your mind. You're killing me over love. Die, die, die. darling, I'm on the rise. See my sons playing on their minds. Now believe my darling, feel it inside. See my name and all those flashing lights. I believe. I'ma be the one you need. I believe. And I will show you that I won't settle for no less. Give you my heart, it's no rest. I just wanna do you right. I are heaven and both ends. Give you my heart, it's no rest. I just wanna do you right, girl. Around if you dare to believe, you're all I want, and all I want is you. If you're holding on, it's me you hold on to. I believe. I'ma be the one you need. I believe. Show you that I won't settle for no less. Give you my heart, it's no rest. I just wanna do you right. I are heaven and both ends. Give you my heart, it's no rest. I just wanna do you right, girl. Bring you on my ride. I just wanna do you right. Yeah. I won't leave you down and out behind me. I just wanna do you right. I just wanna do you right. Everybody wanna lie, that's nice, no. Oh, now you wanna chill, oh, now you wanna build, oh, now you got the bill, that's cool, though. Oh, now you got the gas, oh, now you wanna laugh, oh, now you need a cab, that's true, though. All you do is talk, I ain't got shit to say. Can't no one get in my car, I don't even valet. Long discussions, oh, you my cousin? No, you wasn't, you just wanna ride. You just wanna talk about politics, Chicago shit, and rock shit. Start dancing, ho. Spilled fries on the seat, Sprite on the seat, come ride on the seat. Last girl, she a lie on the seat, she a fart on the seat, now she jogging the streets. I don't trust no one, faking like a fan, asking for a pic. You should use your phone, call a Uber. You a goofy if you think I don't know you need a lift. Is you is or is you ain't got gas money. No IOUs or debit cards, I need cash money. So back up, I need space now. I need you to slow down, it's not a race now. I can't really hear what you gotta say now. Shut up. Start dancing, ho.